بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Wir machen weiter mit unserem mit unserer Sira des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Das ist der 49. Unterricht zur Sira, und wir sind jetzt mit der Schlacht von Badr fertig. Letztes Mal haben wir das zu Ende gebracht, und nach der Schlacht von Badr gibt es verschiedene Überlieferungen über mehrere Auseinandersetzungen, die stattgefunden haben, alle sozusagen als Antwort auf das, was in Badr geschehen ist. Denn die Sahaba radiallahu anhum haben mit dieser geringen Zahl gegen die Kuffar von Mekka gewonnen. Sie haben sie besiegt, und das war ein überraschendes Ereignis. Und natürlicherweise kann man verstehen, dass die Leute von Quraysh sich rächen wollten, denn die Muslime hatten jetzt in eine starke Niederlage verpasst, gerade hinsichtlich der Wirtschaft. Denn die Muslime, die jetzt einen starken Standpunkt bekommen haben in Medina, haben jetzt auch die Möglichkeit bekommen, in Medina dafür zu sorgen, wenn Handelskarawanen kommen und auf dem Weg nach Mekka gehen, dass sie natürlich sie davon abhalten und sie sozusagen selbst einkassieren. Denn das war Krieg, und deswegen kann man so miteinander zweifellos umgehen. Eine der kleinen Auseinandersetzungen, die stattgefunden haben, ist, nennt man den Feldzug von Qarqaratul al-Qudr. Das ist der Name einer Wasserquelle, nachdem dieser Angriff einfach benannt worden ist. Es geht einfach darum, dass zwei Stämme, Banu Sulaym und Ratafan, sie beide haben ihre Armeen zusammen getrommelt und waren bei dieser Wasserquelle von Qarqaratul Qudr und wollten offensichtlich den Propheten sallallahu alaihi wasallam in Medina angreifen. Und der Prophet alaihi salatu wasallam, noch bevor sie ankamen, hat er sie überrascht mit einem plötzlichen Einbruch auf sie, einem plötzlichen Angriff auf sie, und sie sind dann geflohen. Es hat also keinen richtigen Kampf stattgefunden, sondern sie sind geflohen, und er hat dann die Kamele vorgefunden, auf denen sich keiner mehr befunden hatte, und er blieb dann 3 Tage lang dort bei Wasserquelle und ist dann irgendwann zurückgekehrt. Und Ibn Sa'd, einer der Sira-Gelehrten, er berichtet allerdings ohne Isnad, dass sie dann damals 500 Kamele einkassiert haben als Kriegsbeute und dass die Kämpfer insgesamt 200 Männer gewesen waren. Also offensichtlich von den Muslimen 200 Männer damit gemacht haben. Danach folgte ein weiterer Feldzug, und zwar heißt der Ghazwatu al-Sawiq. Ghazwatu al-Sawiq war im Muharram, das heißt im ersten Monat des islamischen Kalenders, des Jahres 3. Weil ja die Schlacht von Badr logischerweise im Jahr 2 war. Insofern war die Schlacht von Sawiq im Jahr 3. Und was war da? Das war ganz einfach Abu Sufyan. Abu Sufyan, denkt dran, er war einer der Führer der Kuffar in Mekka. Und erst am Tag der Befreiung von Mekka hat er, Islam angenommen. Er wollte damals Rache nehmen, auch aufgrund dessen, was in Badr geschehen war. Und deswegen ist er still und leise mit 200 Reitern aus Mekka anmarschiert und hat sich bei den Banu Nadir niedergelassen. Banu Nadir waren eine der berühmten drei Stämme der Juden. Und sie haben sich mit ihm verbündet, logischerweise, weil sie hatten einen gemeinsamen Feind, das waren die Muslime. Und er hat sich bei ihnen am Rande der Stadt Medina niedergelassen und abgewartet, bis er etwas bewirken konnte. Und was hat er bewirkt? Er hat 2 Muslime getötet und viele Palmen verbrannt und ist dann zurückgekehrt, nach Mekka zurückgekehrt. Das heißt, er wollte den Muslimen einfach nur eins auswischen. Ihr wisst, die Palmenwirtschaft ist eine der wichtigsten Wirtschaften gewesen. Und natürlich 2 Menschen töten als Rache dafür, dass die Muslime in der Schlacht von Badr 70 Menschen getötet hatten. Stopp, ich muss mich korrigieren. Das waren nicht nur die Muslime, sondern es waren ja auch Engel, die dabei waren. Und die Muslime sind dann ihm hinterher und haben ihn aber nicht mehr erwischt. Und sie haben dann unterwegs, die Kuffar, sie haben unterwegs ihre Lasten von ihren Tieren abgeworfen. Und das war dieser Sawiq. Sawiq ist nichts anderes als ein Brei aus Weizen oder ein Brei aus Gerste, dem manchmal Zucker und Datteln beigemischt sind. Und dementsprechend ist diese Schlacht benannt worden. Das heißt, sie haben ihren Sawiq einfach nur, Gewicht loszuwerden, haben sie ihn abgeworfen und so waren sie den Muslimen voraus und so konnten die Muslime sie nicht mehr einholen. Und die Muslime haben eben diesen Sawiq dann nehmen konnten oder auch nicht. Dementsprechend wurde eben diese Schlacht genannt Ghazwatu al-Sawiq. Danach gab es wieder einen weiteren Feldzug, der auch das sind so mehrere unbedeutsame kleine Auseinandersetzungen, eher als dass man es als Feldzug nennt. Der weitere ist Ghazwatu dhi Umar. Der war einen Monat später, im Monat Muharram ebenfalls, oder am Ende des Monats Muharram dann, im Jahre 3, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Gegend inmitten der arabischen Halbinsel, die Gegend von Najd, ist er dort hingegangen, um wieder diesen Stamm Ratafan anzugreifen. Der Stamm Ratafan, der schon bei der ersten von diesen drei Schlachten, die ich bis jetzt genannt habe, die Muslime hat versucht anzugreifen. Und auch dort sind die Muslime, auf sie dann wieder zugegangen und sie sind wieder geflohen, die Kuffar, bei dieser Stelle, die heißt Dhu Umar und deswegen nennt man diese Schlacht die Schlacht von Dhu Umar. Aber auch wieder hat dort kein Kampf stattgefunden. Und der Prophet ﷺ, wie es in dieser Überlieferung heißt, blieb dort einen Monat lang an deren Stelle und dann ist er wieder nach Medina zurückgekehrt. Danach folgte eine weitere, kleinerer Feldzug, heißt Ghazwatu Bahran. Und auch da hat wieder, Auseinandersetzung stattgefunden. Und es war also das gegenseitig sich ein bisschen Angst machen hier und da, mehr nicht. Danach folgte die Ghazwa Al-Qarada. Die Quraysh haben natürlich wieder versucht, von ihren Handelswegen Gebrauch zu machen. In Richtung Irak, von Najd in Richtung Irak. Das sind Gegenden. Also Najd ist, wie gesagt, inmitten im arabischen Halbinsel. Und Irak, wisst ihr inshallah, wo Irak liegt. Abu Sufyan wieder ist hinausgezogen mit viel Ware von den Quraysh. Der größte Teil davon bestand aus Silber. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat dann einen Sahabi namens Zayd ibn Haritha losgeschickt mit einer Armee mit anderen Sahaba losgeschickt, um Abu Sufyan zu bekämpfen, beziehungsweise die Karawane von ihm einzunehmen. Und auch als Abu Sufyan das gesehen hat, als Abu Sufyan bei einem Brunnen war, namens Qarada, und die Leute auf sich zukommen hat sehen, ist er ebenfalls geflohen und hat dann die ganze Karawane zurückgelassen. Und das war circa 6 Monate, also ein halbes Jahr nach der großen Schlacht von Badr. Und man sagt, dass die Muslime dort eine Beute gemacht haben von 30.000 Dirham. Dirham sind, wie gesagt, Silbermünzen, also 30.000 Silbermünzen. Und dass der Wert davon, ein großer Wert gewesen ist. Also 30.000 Münzen und bis zu 100.000 Dirham den Wert davon gehabt. Wallahu a'lam. Insofern, wie gesagt, gab es immer wieder nach und nach Auseinandersetzungen. Diese Auseinandersetzungen, liebe Geschwister, haben am Ende dazu geführt, dass eine große, bedeutende Schlacht stattgefunden hat. Weil die Schlacht von Uhud lag ihnen tief in den Knochen. Und bevor wir mit der Schlacht von Uhud anfangen, hören wir kurz den Adhan, inshallah, weil die Zeit ist schon eingetroffen. Dann machen wir nach dem Adhan weiter. Barakallahu fikum. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa salatu wa salam ala ashraf al-anbiya'i wa al-mursaleen nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira. Wir waren stehen geblieben dabei, dass die Quraysh aufgrund ihrer großen Niederlage in Badr aus zweierlei Gründen einen weiteren Krieg anzetteln mussten. Der eine Grund war ihre wirtschaftliche Situation und der zweite Grund war ihr Ruf, der geschädigt worden war in Badr. Und das hat dann letztendlich zur Schlacht von Uhud geführt. Die Schlacht von Uhud hat im dritten Jahr nach der Hijra stattgefunden. Also im zweiten war die Schlacht von Badr. Dann im zwischen dem zweiten und dritten sozusagen diese vereinzelten fünf Feldzüge, man sie als Feldzüge bezeichnen kann. Und danach diese Schlacht, die große, berühmte Schlacht von Uhud. Uhud, liebe Geschwister, ist der Name eines Berges, der im Norden von Medina liegt oder nördlich von Medina liegt. Heutzutage natürlich, das gehört zur Stadt von Medina zu, aber damals es war außerhalb. Der Berg ist 128 Meter früher groß geworden, aber aufgrund von Erosion, durch die Abtragung, ist er heutzutage nur noch 121 Meter groß. Und er ist ungefähr 5,5 Kilometer entfernt von der Moschee des Propheten sallallahu alaihi wasallam in Medina. Und die Quraysh waren es, die die Muslime angegriffen haben bei der Schlacht von Uhud. Die Schlacht von Uhud ist eine große Schlacht. Deswegen werden wir hier nur jetzt damit anfangen, ein paar Minuten bis zur Iqama und dann beenden, weil die Schlacht ist eine, oder darüber gibt es viel zu erzählen. Das werden wir sowieso nicht in einem und wahrscheinlich auch nicht in zwei Unterrichten hinbekommen. Das heißt, nicht einmal ein Monat ist ein gutes Jahr ist gerade einmal vergangen nach der Schlacht von Badr und sie wollten schon wieder einen neuen Krieg gegen die Muslime und um wie gesagt sich zu rächen, der aufgrund der toten Opfer, die es gegeben hat in der Schlacht von Badr. Natürlich auch aus wirtschaftlichen Gründen, wie wir vorhin angedeutet haben. Die Gelehrten der Sira sind sich darüber einig, dass die Schlacht von Uhud im Monat Shawwal des dritten Jahres nach der Hijra stattgefunden hat. Seit der Niederlage von Badr bereiteten sich die Leute von Quraysh schon auf diese neue Schlacht vor. Und es wird gesagt, dass sogar nicht nur Männer hinausgegangen sind, um gegen die Muslime zu kämpfen, sondern dass sogar auch Frauen mit dabei gewesen waren, die sich auch rächen wollten. Und dass die Armee der Kuffar ca. 3000 Männer betragen hat. Und davon und dann zusätzlich noch dazu 3000 Männer, Fußsoldaten und 200 Reiter. Den rechten Flügel hat Khalid ibn al-Walid übernommen. Khalid al-Walid damals war kein Muslim. Erst später hat er den Islam angenommen, möge Allah mit ihm zufrieden sein. Und den linken Flügel hat auch einer übernommen, der auch später den Islam angenommen hat. Und das war Ikrimah ibn Abi Jahl. Und die Muslime wussten Bescheid von dem Angriff der Kuffar, von dem Angriff der Götzendiener. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hatte einen Traum gesehen. Und ihr wisst aus dem Koran al-Karim, dass die Träume der Propheten wahre Träume sind. Das heißt, wenn ein Prophet etwas sieht im Traum, dann ist das etwas von Allah subhanahu wa ta'ala. Im Gegensatz zu uns, bei uns, entweder sind es einfach nur Gedanken, die du vielleicht wieder verarbeitest, Dinge, an die du denkst in deinem Schlaf, oder es ist etwas vom Shaitan, er möchte dir Angst machen in deinem Traum, oder es kann auch tatsächlich etwas sein von Allah subhanahu wa ta'ala. Bei uns alle drei Dinge sind möglich, bei Allah subhanahu wa ta'ala, bei dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, egal was er sieht im Traum, es ist wahr von Allah subhanahu wa ta'ala. Und der Prophet alaihi wasallam hat folgenden Traum gesehen, wir beten jetzt noch nicht gleich, wir beten erst in 3-4 Minuten, möchte ich kurz unterbrechen, inshallah. Wenn ich zurückkomme, beten wir inshallah, dann machen wir nach dem Salah ein paar Minuten weiter inshallah und dann gibt es Fragen, falls es Fragen gibt. Möge Allah euch belohnen für eure Anwesenheit und möge Allah euch segnen und euch Geduld geben. Barakallahu fikum. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala Nabiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira. Wir waren zuletzt stehen geblieben, dass wir gesagt haben, dass die Kuffar von Quraysh sich rächen wollten an den Muslimen und deswegen einen Angriff geplant haben. Und daraus ist dann die berühmte Schlacht von Uhud geworden. Und kurz vor der Schlacht hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam einen Traum gesehen. Und in diesem Traum beschreibt er Folgendes. Er sagte, ich habe einen Traum gehabt, in dem ich gesehen habe, wie ich ein Schwert geschwungen habe. Und danach ist er zerbrochen. Und er hat auch gesehen, wie er ein zweites Mal sein Schwert geschwungen hat. Und dann ist er genauso geworden, wie er vorher war, sogar noch besser als er vorher war. Das Schwert ist sozusagen wieder, wieder geworden, wie es vorher gewesen ist. Sogar noch besser als vorher. Und diese Interpretation des Traumes war die folgende. Und zwar das erste Mal, wo das Schwert geschwungen wurde und zerbrochen ist, das war das, was die Muslime am Tag von Uhud erleiden mussten. Darüber werden wir inshallah noch reden. Und das zweite Mal, wo das Schwert wieder so wurde, wie es vorher war, das war dann die Befreiung und der Sieg von Allah subhanahu wa ta'ala und die Einigung der Gläubigen untereinander. Und da sagte er weiter, dass er im Traum auch viele Kühe gesehen hat. Und die Kühe sind im Traum der Inbegriff von Gutem. Und das waren weil eine Kuh, man kann von ihr in vielerlei Hinsicht profitieren. Und das Wichtigste, wie wir kennen, ist, dass man das Fleisch essen kann und dass man die Milch davon trinken kann. Und diese Kühe, weil sie ein Inbegriff des Guten waren, waren nichts anderes als ein Symbol für die gläubigen Menschen, die an der Schlacht von Uhud teilgenommen haben, weil in ihnen auch viel Gutes steckt, genauso wie in den Geschöpfen Allahs, den Kühen, auch viel Gutes steckt. Insofern war das, was die Muslime erleiden mussten, die Schlacht von Uhud, die viele Opfer, die es gab, möge Allah mit ihnen zufrieden sein. Und er sagte sallallahu alaihi wasallam, und natürlich dann später dann der Wendepunkt sozusagen, wodurch der Wendepunkt für die Muslime, das war dann wieder das Gute an diesem Traum. Ebenso hat er sallallahu alaihi wasallam gesehen, dass er ein Panzerhemd trägt, und er sagte fa'awwaltuha al-Madina. Ich habe es interpretiert als die Stadt Medina. Und das eben dort eben er sallallahu alaihi wasallam dort sich zurückzieht, beziehungsweise dass er dort Schutz finden würde, beziehungsweise dass dort die Schlacht stattfinden werde, dort in der Nähe. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam hat seine Freunde vor der Schlacht von Uhud um Rat gefragt. Sie hatten zwei Möglichkeiten, sie wussten, dass die Armee auf sie zukommt, entweder sie warten in Medina, bis sie dort angegriffen werden, oder sie ziehen hinaus und überraschen den Feind außerhalb der Stadt. Er selbst, sallallahu alaihi wasallam, sagte, inna fi junnatin hasina. Wir befinden uns in einem sicheren Schutz. Das heißt, er hat angedeutet, sallallahu alaihi wasallam, dass er dafür ist, dass man in Medina bleiben soll. Denn wenn der Feind angreift, jeder Mensch kennt sich in seiner eigenen Stadt am besten aus. Aber andere Freunde des Propheten sallallahu alaihi wasallam, andere haben gesagt von den Ansar, ja Nabi Allah, inna nakrahu an naqtula fi turuqil Medina. Wir sagten, Allah, wir möchten nicht in Medina selbst kämpfen. Wa kunna namtani'u min al-ghazwi fil jahiliya, fa bil Islam haqqu an namtani'a minhu. Also sie sagten sinngemäß, sogar in der Zeit der Jahiliya wollten wir nicht in der Stadt Medina kämpfen und deswegen im Islam erst recht nicht. Und der Gesandte sallallahu alaihi wasallam ist dann losgegangen und hat seine Rüstung angezogen. Das heißt, er hat seine Rüstung angezogen im Sinne von, er ist losgegangen und wollte dann eben aus der Stadt hinaus, um loszuziehen. gegen die Feinde vorzugehen. Eben nicht abzuwarten. Also wie gesagt, die Feinde waren ja nicht da. Sie haben die Information bekommen, dass sie kommen. Aber die Tatsache, dass er die Rüstung angezogen hat, weist darauf hin, dass er eben gesagt hat, dann mache ich eben, was ihr mir gesagt habt. Und dass wir das hinausziehen sollen. Die Leute haben sich dann gegenseitig Vorwürfe gemacht und sich gesagt, der Prophet Allahs, sallallahu alaihi wasallam, hat euch vorgeschlagen, in der Stadt zu bleiben. Wie konntet ihr dann ihm einen anderen Vorschlag machen und hinauszuziehen? Dann sagten sie zu Hamza, dem Onkel des Propheten sallallahu alaihi wasallam, sag zum Propheten Allahs, Amruna li Amrika taba'. Das heißt also, es soll so sein, wie du es möchtest, o Gesandter Allahs. Hamza ist dann zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gegangen und hat ihm gesagt, o Prophet Allahs, die Leute tadeln sich gegenseitig und sagen jetzt im Nachhinein also, es soll so sein, wie du es möchtest. Daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, innahu laysa li nabiyyin idha labisa la'matahu an yata'aha hatta yunajiz. Es steht einem Propheten nicht zu, wenn er seine Kriegsrüstung angezogen hat, sie abzulegen, noch bevor er das ausgeführt hat oder vollendet hat, was er vorhat. Und deswegen der Prophet ﷺ war also entschlossen, dass er das macht, was er vorhatte. Aus diesem Hadith lernen wir einiges. Wir lernen, dass unser Prophet sallallahu alaihi wasallam manchmal als Mensch agiert. Das heißt, wenn Allah azza wa jall ihm nichts offenbart hat, wenn Allah subhanahu wa ta'ala ihm nicht gesagt hat, wie er sich verhalten soll und wie er urteilen soll und was er sagen soll in einer bestimmten Situation, dann hat er als Mensch gesprochen, sallallahu alaihi wasallam, gemäß der richtigeren Ansicht unter den Ulama. Insofern, was ist dann der Unterschied noch zwischen dem Propheten, sallallahu alaihi wasallam, und den anderen Menschen? Der Unterschied ist, dass wenn der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, etwas gemacht hat, etwas entschieden hat zu tun, Allah entweder bestätigt er das, was er getan hat, oder Allah subhanahu wa ta'ala zeigt ihm und sagt ihm, dass es falsch war, was er gemacht hat. Insofern war er unfehlbar, sallallahu alaihi wasallam, weil Allah ihn immer dirigiert hat, Allah ihn immer geleitet hat und Allah ihm immer gesagt hat, wenn er etwas falsch gemacht hat. Ansonsten, wenn Allah subhanahu wa ta'ala etwas offenbart hat, so hat der Prophet alaihi salatu wasallam selbstverständlich sich daran gehalten und durfte nichts anderes sagen, als das, was Allah ihm auferlegt hat. Wir lernen aus diesem Hadith, dass der Gesandte sallallahu alaihi wasallam seine Freunde immer dazu gebracht hat, ihre eigene Meinung zu sagen. Sie sollten immer ihre eigene Meinung äußern, auch wenn sie eine andere Meinung hatten als er. Weil er hatte eine Meinung vorgeschlagen, aber diese Meinung war nicht eine Offenbarung von Allah, sondern es war sein Vorschlag. Und es war natürlich wahrscheinlich aufgebaut auf den Traum, den er gehabt hat. Und die Leute, sie haben ihm etwas anderes vorgeschlagen. Das heißt, sie haben verstanden, dass wenn der Prophet a.s. etwas vorschlägt, darf man sehr wohl auch seine Meinung dazu sagen, solange die Meinung vom Propheten sallallahu alaihi wasallam nicht von Allah eingegeben worden ist. Und so haben die Sahaba radiallahu anhum ihre Meinung gesagt, auch wenn sie sich unterschieden hat von der Meinung des Propheten sallallahu alaihi wasallam, wie in diesen Fällen. Und so etwas nennt man Shura. So etwas nennt man Shura, das heißt, dass man sich gegenseitig Ratschläge gibt, dass man sich gegenseitig berät. Diese Art von Beratung ist im Islam von solch großer Bedeutung, dass Allah subhanahu wa ta'ala sogar eine ganze Sura im Koran als Ash-Shura bezeichnet hat. Und so ist es eben bei den Muslimen, wenn es keinen klaren Textbeweis gibt aus dem Koran oder aus der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, man berät sich und man achtet darauf, dass man diejenigen Menschen zu Rate zieht, die es verdienen, dass man sie zu Rate zieht, weil sie sich am besten auskennen, weil sie am weisesten sind. Und ansonsten, ansonsten macht man natürlich das, was richtiger ist. Und diese Art von Beratung macht natürlich auch nur Sinn, wenn die Leute das Gefühl haben, dass sie frei ihre Meinung auch sagen dürfen. Weil wenn die Leute Angst haben müssen bei der Beratung, dann hat weder der Beratende etwas davon, noch derjenige, der andere berät. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat auch dann niemals einen der Sahaba irgendwie vorgeworfen und verunglimpft und ihm irgendwie gesagt, warum hast du das und das gesagt? Sondern er hat sie um Rat gefragt und dann hat er, eben das gemacht, was inshallah der Wahrheit am nächsten ist. Denn Allah Azza wa Jalla sagte im Koran al-Karim, وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Das heißt so viel wie, und ziehe sie in den Angelegenheiten zu Rate, aber wenn du dich entschlossen hast, dann verlasse dich auf Allah. Und das hat er gemacht, sallallahu alaihi wasallam. Er hat sie um Rat gefragt, aber dann hat er sich entschlossen, etwas zu tun, und dann, das war's, fertig. Wenn man sich und das ist auch einer der wichtigen Anzeichen eines guten Führers, dass er nicht nur die Leute um Rat fragt, wie der Prophet das gemacht hat, sallallahu alaihi wasallam, sondern dass er auch danach, wenn er eine Entscheidung getroffen hat, dann nicht zögert, sondern dass er entschlossen ist und diese Entscheidung durchzieht. Denn die Leute merken, wenn der Führer selbst nicht entschlossen ist, dann verlieren sie auch ihr Vertrauen in ihrem Anführer. Und deswegen ist es eine ganz wichtige Eigenschaft des Propheten sallallahu alaihi wasallam gewesen, dass er allen Menschen vorgemacht hat, bis an den Tag der Auferstehung, die ihm nachmachen wollen, was Führer angeht. Das Ergebnis dieser Beratung ist eine Ansicht, die inshallah für die Menschen am besten ist, aber sie ist, was auch wichtig ist, nicht verpflichtend für den Imam. Sie ist nicht verpflichtend für den Imam, so dass wenn die meisten in der Schura das und das sagen, dass er es unbedingt machen muss, sondern er soll die Leute um Rat zu Rate ziehen, weil sie sich am besten auskennen, und dann soll er diejenige Meinung nehmen, der inshallah der Wahrheit am nächsten ist. Denn die Wahrheit zeigt sich ja nicht in der Masse. Also auch wenn du heutzutage die Menschen anschaust, die meisten Menschen die folgen der Unwahrheit, und die wenigsten Menschen folgen der Wahrheit, auch innerhalb des Islam. Die meisten Menschen, wenn wir nicht die allgemeinen Muslime reinbeziehen, aber viele Muslime, oder wenn wir die Anzahl der verschiedenen Sekten anschauen im Islam, dann gibt es mehr Sekten, die vom rechten Weg abgedriftet sind, als diejenigen, die am richtigen Weg festhalten. Es kann ja nur eine sein, weil die Wahrheit ist nur eine einzige. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ihn also nicht nur als Prophet war er ihn ein Vorbild, sondern war ihn auch als Anführer einer Armee ein Vorbild, sallallahu alaihi wasallam. Und diejenigen Beweggründe, die Muslime hatten, im Gegensatz zu den Kuffar, um bei dieser Schlacht mitzumachen, waren unter anderem erstens ihren Mut unter Beweis zu stellen gegenüber eigenen Feinde, was sicherlich etwas Gutes ist. Und auch waren einige Sahaba nicht bei der Schlacht von Badr anwesend, was sie innerlich natürlich verletzt hat. Denn die Schlacht von Badr war die wichtigste und größte Schlacht, die es im Islam gegeben hat und entscheidendste. Und Allah hat über diese Menschen Gutes gesprochen im Koran. Und auch in der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, in der authentischen Sunna, so dass jeder eine zweite Möglichkeit bekommen wollte von Allah, unter Beweis zu stellen, dass er das gleiche machen kann wie die Leute von Badr, mehr oder weniger. Und der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, wie gesagt, seine Meinung war darauf berufen, also hat darauf gefußt, dass er in Medina bleiben wollte, weil er, wenn er in Medina ist, nicht nur von der Umgebenheit, nicht nur von der Stadt profitieren kann, in der er ist, das heißt nicht die Gegend nur besser kennt, als wenn er außerhalb wäre, sondern auch von den Menschen, die dort sind. Denn ihr wisst, bei einer Schlacht können auch Frauen viel besser mithelfen, wenn sie in der Nähe sind, als wenn man hinauszieht. Das sind auch Menschen, von denen man profitieren kann, gerade wenn es um alles andere geht, was nicht direkt mit dem Kampf zu tun hat. Und logischerweise werden auch die Anzahl der Gefallenen werden sich in der Regel im Rahmen halten, wenn man sich innerhalb einer Stadt befindet. Ganz im Gegensatz dazu, wenn man auf freiem Feld unter freiem Himmel kämpft und die Pfeile einen treffen können und was auch immer. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen für eure Anwesenheit. Machen an dieser Stelle Stopp. Die Schlacht von Uhud geht noch lange, inshallah. Und es gibt sehr wichtige Lehren, die man aus dieser Schlacht noch ziehen kann. Und sehr wichtige Ereignisse für uns Muslime, sodass diese Geschichten nicht nur Geschichten von früher sind, sondern sind tatsächlich Geschichten, die Vorgehensweise Allah subhanahu wa ta'ala mit den Menschen widerspiegelt, wie Allah mit Menschen umgeht, die den Propheten sallallahu alaihi wasallam gehorchen, wie Allah mit Menschen umgeht, die den Propheten sallallahu alaihi wasallam zuwiderhandeln. Wallahu a'lam, sallallahu wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima katheeran.